mein Herz genommen, doch glauben wollte ich es nicht. Und jetzt sehe ich dich wieder, stehst plötzlich vor mir. Bin ich wach oder träum ich? Mich zog es immer zu dir. Oh Maria. Ich fasse es nicht. Trägst noch immer dieses Lächeln in deinem Gesicht. Du reißt mich wieder vom Hocker, das kann doch nicht sein. Ich spür die Sehnsucht in mir wieder, das muss doch Liebe sein. Oh Maria. Yeah.